Português do Brasil. Um português no Brasil. Wir vom Fass, in Portugal. A Imperial. Wir vom Fass, in Brasilien. O Chope. Saft. O Suco. Kleiner Milchkaffee in Brasilien. O Pingado. Kleiner Milchkaffee in Portugal. O Garoto. Zucker in beiden Ländern. O Açúcar. Ich muss machen in beiden Ländern. Tenho que fazer. Kleiner Kaffee in Brasilien. O cafezinho. Kellner in Brasilien. O garçom. Kellnerin in Brasilien. A garçonete.